dann begrüße ich euch einfach mal so ganz frech zur x-ten Sitzung dieses Landesvorstands Nordrhein-Westfalen. Und zwar heute am 3.6., mein Gott, Sommeranfang schon, 20:32 Uhr. Wir haben ein vorbereitetes Pad. Vielen Dank dafür an die Damen und Herren vom Protokoll. Vielen Dank auch, dass Sie da sind, dass du da bist. Und vielen Dank, dass ihr vom Vorstand hier seid. Wir sind beschlussfähig. Ich habe gerade die Versammlungsleitung an mich gerissen, frage aber trotzdem, ob das mal jemand anders übernehmen möchte. Mach du nur, aber das Protokoll habe ich. Also das Pad. Jetzt? Danke. Ha, war ich schneller. Ja, okay, wir sind beschlussfähig mit 5 Mitgliedern. Und wie gesagt, wir haben ein Protokoll und wir haben auch letztes Mal schon eins gehabt. Oh Wunder, was ihr sicherlich mal durchgeguckt habt. Danke auch fürs Erstellen schon mal. Und gibt es dazu Wortmeldungen, Anregungen? Alles gut. Alles gut. Bali, liest du noch? Worum geht's? Ich bin da. Gegen Besen? Nee, ich lese das Protokoll nicht. Aber ich habe nichts gefunden. Ich habe mir eben die anderen Protokolle noch durchgeguckt. Alles okay dafür. Okay. Ja, mach das in der Reihenfolge, wie du willst. Aber okay, danke für die Anmerkung. Also ist das einstimmig. Angenommen, vielen Dank fürs Erstellen und Versenden. Und damit sind wir mit großen Schritten schon beim allseits beliebten Punkt Berichte. Berichte des Landesvorstands steht da. Ich habe schon mal was eingetragen. Die üblichen Dinge, die so immer anliegen. Die Vertretung bei den Polgef-Runden des Bundes. Dann hatten wir auch noch ein paar Arbeitssitzungen zwischendurch in den letzten 2 Wochen. Ich glaube, 2 waren es. Nicht genau mitgezählt. Ich war noch bei der Bundes-IT zum Thema BO, beziehungsweise VV-Rot, was auch mal einen Schritt weiter gehen soll. Was immer positiver aussieht, aber naja, lange Geschichte. Ich hoffe aber, das klappt dann bald. Und natürlich das Bündnis gegen das Versammlungsgesetz NRW wird auch gepflegt von uns, damit das auch möglichst groß im demnächst, Termin ist, rückt immer näher, 26. Juni mit einer Demonstration, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, habe ich mich, wie gesagt, auch drum gekümmert. Das war es so im Groben. Bitte weiter. Damit denn bin ich dann wahrscheinlich wieder gemeint. Also, ja klar, Arbeitssitzung hatten wir aber nur eine. Der Rest wurde vom BPT, Bundesparteitag, blockiert quasi. Dann habe ich mich weiterhin um den LPT in Dortmund gekümmert, weil die braucht noch eine Stellungnahme, dass es sich bei unserer Veranstaltung nicht um eine Wahlkampfveranstaltung handelt. Telefonate hatte ich auch so abgesprochen, hauptsächlich wegen Unterschriften. Habe ich auch ein Ergebnis erfahren. Schatzmeisterei, ich habe jetzt, da muss ich bei Isan entschuldigen, dass eben das andere Protokoll schon reingeschrieben, Kontostände. Auf Heinsberg als Versammlungsleiter und natürlich war ich online beim BT dabei, was für mich auch für die zur politischen Arbeit gehört. Danke. So, ich glaube, das geht jetzt an mich jetzt weiter. Meine letzten 14 Tage bestanden jetzt auch aus einer Menge Tickets, die noch mit bearbeitet wurden. Diversen Vorbereitungen auch, unter anderem auch die Einladung zum LPT wurde da mit vorbereitet. Auch Open Slides ist zumindest schon mal soweit getestet und auch vorbereitet worden für ein LPT. Aber wird noch einiges noch dran rumgebastelt werden. Und ich war bei der AV Heinsberg mit dabei, habe auch für die Briefwahlunterlagen da auch gesorgt. Also übliches Tagesgeschäft. Ja, bei mir recht ähnlich. Ich habe auch gearbeitet und habe auch an der AV Heinsberg Tagkollant und habe auch LPT und Einlernetechnik Technik und habe natürlich nur ein bisschen technische Beratung. Ja, dann ich. Ich habe Tickets bearbeitet, bisschen im Hintergrund. BPT war ich auch mit von der Partie. Ja, und freue mich jetzt auf den LPT demnächst. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für den Bericht. Vielen Dank für die Arbeit. Gibt es Rückfragen? Auch von den Zuhörern vielleicht? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann nochmal nur ein Punkt, weil das gesagt wurde. Also die Arbeit, andersrum. Der Besuch des BPT ist nur dann Vorstandsarbeit, wenn wir da eine konkrete Funktion haben. Für Daniel trifft das zu, weil er konkret da was gemacht hat, weil er IT gearbeitet hat. Für alle anderen, wenn da jetzt nicht eine konkrete Aufgabe war, ist das ganz normale, was jedes Parteimitglied macht. Das nur noch mal Ja, ist nicht weiter schlimm, natürlich, aber das nochmal für den zur Erinnerung. Weil da sind wir ganz normale Mitglieder. Genau, und wenn jemand mit Protokoll geführt hat, wie Tatjana beispielsweise, das ist natürlich dann wieder was anderes. Wobei Einschränkung nur, wenn wir das hier beschlossen haben. Ansonsten lebt ja auch der Parteitag, auch der Bundesparteitag, wie der Landesparteitag von Mitgliedern, die sich da ehrenamtlich engagieren. Aber auf jeden Fall danke für alle, die dabei waren. Und das war ja schon ein sehr außergewöhnlicher und sehr langer Bundesparteitag. Und nochmal auch an der Stelle, auch wenn er nicht zuhört, Hut ab vor dem Versammlungsleiter. Schade eigentlich, dass wir die Sache nicht beim Guinness-Buch angemeldet haben vorher. So, ich habe jetzt extra so ein bisschen noch geredet, um dem Balli ein bisschen mehr Zeit zu geben, die Statistik aufzufüllen, weil das haben wir jetzt ja schon zwei Sitzungen gehabt. Und immer gleich einmal Copy-Paste noch, dann ist das erledigt. Genau, das haben wir dann jetzt, den Mitgliederstand und auch den Kassenstand. Vielen Dank dafür. Es sieht nicht so schlecht aus, allerdings ist aber kein Grund, sich auszuruhen. Vor allen Dingen, was die Mitglieder angeht, da sollten irgendwann die Zahlen mal wieder steigen. So, dann haben wir Termine. Die Datenschutzschulungen stehen wieder drin. Danke dafür. Wer da also Bedarf hat, das kommt ja immer wieder vor, kann sich hier orientieren und findet dann sicherlich einen passenden Termin. Ich finde, da sollte unbedingt der 26.06. eingetragen werden. Das ist nämlich der Termin, wo das Bündnis gegen das Versammlungsgesetz in Düsseldorf auf die Straße gehen wird, nach dem jetzigen Stand der Dinge und nach der jetzigen Planung. Und es wäre sehr gut, wenn da auch so viele Piraten wie möglich dabei sind, auch wenn es klärt sich noch, ob es auch einen Piratenblock geben wird, das können wir später noch besprechen. Ja, egal, hier sind ja jetzt nur Termine. Also 26.06. Vielen Dank für die Eintragung. Link kommt auch gleich dazu. Willst du noch was Beständen hören oder soll ich das einfach so stehen lassen? Ich weiß nicht, willst du die Zahlen vorlesen oder? Nee, zumindest darauf eingehen, dass ihr das GLS-Konto nach wie vor als not named dort drin steht und da haben sich Abgründe aufgetan, die aber in Klärung sind und da müssen wir uns einigen. Ob wir das jetzt noch vor dem Parteitag machen oder nach dem Parteitag, wer da Zugriff auf diese Konten hat, weil es sind Asbach-uralte Vorstände eingetragen, die Verwaltung haben auf diese Konten. Und das kann nicht angehen. Danke. Genau, also ich wäre dafür, dass wir das unbedingt vorher noch klären. Das besprechen wir dann gleich. So, dann sind wir bei den Terminen durch, dann kommen wir zu den Anträgen. Wenn ich das richtig sehe, haben wir keinen aktuellen Antrag, haben Umlaufbeschluss Mitglieder, ja, aber sonst nichts. Okay, so ist das halt. Dann sind wir schon mit großen Schritten jetzt bei der Zeile 147, aktuelles aus den Kommunen. Gibt es denn da jemanden, da ist der ISF, der aktuelles aus den Kommunen zu bringen? Nee, ich wollte nur nachfragen, wo du hast eben gesagt, es liegen keine Anträge vor. Das ist ja nicht ganz korrekt. Oder sind das alles eigene Tagesordnungspunkte? Ich mache normalerweise jetzt hier nicht die Antragskommission. Also ich sehe hier keine Anträge eingetragen. Was meinst du denn? Also alleine ich habe euch mehrere Anträge und Anfragen geschickt, die ja mal irgendwann besprochen werden müssten. Deswegen wundere ich mich nur, dass es keine Anträge gibt. Aber ich höre leider gerne weiter zu. Kollegen? Ja, also du hast eine Anfrage gestellt. Das ist eine auf Mitnutzung der LGS. Das besprechen wir gleich. Du hast angefordert Zahlen von VKVs, die noch nicht als VKV geführt worden sind bei uns in der Buchhaltung. Das ist uns aufgefallen und haben wir auch mittlerweile geändert. Und darauf hast du leider sogar eine Antwort bekommen von Martin, womit ich nicht einverstanden war. Aber diese Antwort hast du bekommen. Von daher gehört das jetzt hier eigentlich nicht hin. Also es handelt sich um müsste ich jetzt raussuchen. Ansonsten habe ich die VKVs heute nicht aufgelistet, weil sich in der Liste nicht deutlich was verändert hat zu der Ausgabe, ich glaube, vom 25.03., als ich die das letzte Mal veröffentlicht habe. Wenn noch was war, Frank, dann erinnere mich. Also jetzt nicht, dass es nicht durcheinander geht. Natürlich gibt es auch Anfragen an den Vorstand, die wir dann hier besprechen, keine Frage. Aber für Anträge haben wir ja ein festgelegtes Verfahren und soweit das hier zu sehen ist, sind keine Anträge reingekommen, in dem das üblicherweise Anträge sind. Okay, aber wir waren jetzt ja hier bei aktuell aus den Kommunen. Ist jemand da, der dazu berichten möchte, dazu was sagen kann, sagen möchte? Frank, bitte. Ja, dann frage ich mal nach, weil das ist ja die Anfrage aus dem März. Die Zustände der Büropiraten, Request Tracker, die ja nicht mehr aktuell sind. Deswegen sollte ja ein Konzept entworfen werden, wie wir die Ansprechpartner wieder reaktivieren oder finden. So, wie weit ist der Landesvorstand dabei oder beziehungsweise welche Ideen sind bei euch eingekommen, damit die 52 Kreise wieder handlungsfähig werden? Wenn mich nicht alles täuscht, das ist schon ein paar Monate her, hattest du auch mal übernommen diese, nach der Wahl war das, glaube ich, die Ergebnisse und da, wo sich noch Aktivitäten in Kreisen ergeben, das zusammenzufassen. Das hast du auch teilweise gemacht. Ansonsten muss ich sagen, dass wir haben grob geschätzt, ich glaube, in 10 Kreisen noch aktive Parteiarbeit, aktive Piraten. Es gibt jetzt kein Konzept in Arbeit, was in allen Kreisen NRWs versucht, Piraten zu aktivieren. Also so blöd das jetzt klingt, aber das ist jetzt im Vorfeld der Bundestagswahl und so ist das jetzt nicht hier die, wie soll man sagen, die Hauptaufgabe. Auch wenn es super schön wäre, wenn wir überall Piraten hätten, die nur darauf warten, Wahlkampf machen zu können. Aber das ist nicht so. Und das können wir vom Landesvorstand aus mit 5 Leuten auch, wir können jetzt nicht 42 Kreise bespielen und irgendwie gucken, dass wir da neue Mitglieder einwerben. Das funktioniert halt nicht, falls du das jetzt irgendwie meinst. Nee, das habe ich auch nicht gemeint. Es geht ja darum, dass es ein Verfahren gibt, wie bestimmte Informationen geteilt werden. So, ihr seht es, dass sie gar nicht bearbeitet werden. Jetzt ist die Frage, wie läuft es nachher zum Beispiel mit einer Neumitgliederaufnahme, wo das im Request-Tracker landet, aber gar nicht abgerufen wird. So, und deswegen, ich sag ja, diese Listen, wo ich einfach sage, sind definitiv Menschen, die nicht mehr in der Partei sind, müssten gelöscht werden, dann müssen sie ausgetauscht werden. So, jetzt ist die Frage, dass das nicht alles sofort geht, ist mir auch klar. Aber dieses Problem ist ja jetzt schon eine längere Zeit. Dafür habe ich euch eine gesamte Liste. Das heißt, es gibt genügend Piraten in allen Kreisen. Also es gibt keinen Kreis, der jetzt sagt, wir sind kurz vorm Exodus. So, aber irgendwo muss ja zwischen entweder, ich habe ja mal angeboten, wir setzen uns zusammen, gehen Kreis für Kreis durch. So, weil es hat ja auch was mit Datengeheimnis und PAM-System und sonst was zu tun. Aber dass gar nichts passiert und es kommen ja neue Mitglieder und die Leute wissen gar nicht, an wen sie sich wenden sollen. Auch da muss ein neues Verfahren notfalls her. Das kann man natürlich jetzt bis zum 4.7. aussitzen. Ich glaube aber, dass es zu wichtig wäre. Da haben wir doch letzte oder bearbeitet, in zeitnah bearbeitet. Klar, wir haben gesagt, dass zusammen die wichtigste Stelle ist, wo die Daten und wir halten die ja innerhalb des LAV-Verordners haben wir die ja auch noch. Aber da hatten wir eigentlich schon drüber gesprochen, dass wir da ja schon dran sind. Aber ich sag mal, ist halt bisher immer noch weiter ausgebremst, dadurch, dass einfach durch unsere Kapazität, durch unsere Zeit. Ja, ich muss dazu auch nochmal ergänzen. Also Frank, du hast immer die Vorstellung, zum einen, dass es irgendwelche geheime Listen gibt, das ist nicht so. Und zum anderen hast du die Vorstellung, als gibt es überall Piraten, die nur darauf warten, aktiv zu werden. Das ist halt leider auch nicht so. Das merken wir auch immer wieder, wenn wir, sei es nur Einladungen zum Landesparteitag rumschicken, wer sich darauf meldet. Das ist halt nur ein sehr begrenzter Teil, selbst wenn es online stattfindet. Es gibt nach wie vor, die allermeisten Mitglieder sind einfach Mitglieder, die dann auch ihren Beitrag zahlen, die Hälfte ungefähr. Und damit sind die zufrieden. Und die warten jetzt nicht darauf, wachgeküsst zu werden, sondern das ist wie in anderen Parteien auch. Der Großteil ist einfach inaktiv. Die unterstützen die Partei durch die Mitgliedschaft und das war's. Ja. Es ist immer natürlich der Wunsch, dass jeder Pirat ein aktiver Pirat ist, aber das war noch nie so und das wird auch nicht so sein, glaube ich. Übrigens, also, um nur was zu sagen. Also nehmen wir jetzt mal das Beispiel. Danke, das Mail habe ich jetzt gefunden. War leider etwas verschwunden. Ich nehme jetzt aber mal, das Beispiel ist ja auch anwesend, Direktkandidat Wahlkreis 91, hat jetzt das Problem, hat mit dem VKV zu tun, hat jetzt eigentlich weniger Probleme, das Ganze zu machen, hat laut unserer Satzung einen weiteren in Euskirchen zu finden. So, Wie stellt sich der Landesverband vor, dass jetzt diese zwei Menschen dann auf ihr, ne, all das, was jetzt normalerweise läuft, entsprechend zu beantragen, zu machen, zu tun, weil es gibt ja dort einen aktiven Piraten. So. Aber er weiß nicht, wie er zum Beispiel sich mit den anderen vernetzen kann. So. Aber dafür muss es doch eine Lösung geben, weil, und ich sag ja, das haben wir nicht nur in einem, sondern ich kann das Gleiche, kann ich jetzt in Paderborn nennen oder in Höxter. Das Gleiche habe ich jetzt in der Nähe von Gelsenkirchen. So. Aber da müsst ihr doch eine Lösung machen. Das ist vollkommen klar, aber dann nenn uns die Personen, die sich dafür zur Verfügung stellen. Wenn du welche hast, die wir nicht kennen, dann nenn uns die doch einfach. Alles klar, das heißt also, die Person wendet sich an euch und er kriegt dann die komplette Unterstützung von euch. Frank, das war immer schon so, das haben wir auch schon mehrfach erklärt. Wenn wir hatten das von Krefeld aus zum Beispiel und ich meine auch irgendwo im Sauerland, das ist schon länger her. Wenn da ein einzelner Pirat ist, der etwas machen will, der Unterstützung, also in Viersen war, der Unterstützung oder die Unterstützung sucht, dann an den Vorstand wenden und dann finden wir da eine Lösung, wie wir da weiterhelfen können. Das war immer so, haben wir immer so gemacht und das wird auch in Zukunft so sein. Da gibt es überhaupt kein Problem. Gut, ich dachte ja, da ich ja auch noch in einer anderen Funktion hier bin, dass wir da in der Form auch zusammenarbeiten. Weil gesagt, ich mache das jetzt ganz einfach so, die schicken jetzt einfach an euch die Mail und dann gucken wir, was dann passiert. Ist ja die einzige Lösung, die ihr jetzt präsentiert. Gut, danke. Jo. So, aber dass noch jemand aus einer Kommune da ist, ist gerade nicht der Fall. Okay, dann kann ich aber kurz berichten, dass wir, haben wir das schon gehabt mit Mettmann? Haben wir das letzte Mal schon gehabt, weiß ich gerade gar nicht. Dass wir jetzt so einen halben neuen KV haben, der noch nicht ganz fertig ist. Ja, und genau so dieser halbe Zustand ist ja jetzt immer noch und das Thema ist immer noch offen und die Anfrage von denen ist immer noch offen und es steht mittlerweile eine neue Anfrage, die auch noch offen ist und das wollten wir. Genau. Gut, also da gab es halt, weil die jetzt noch per Satzung vorgeschriebenen Vorgaben nicht genau eingehalten werden konnten, wie auch immer bei der Gründung, müssen da Teile der Gründung nachgeholt werden. Und dann gibt es da aber demnächst wohl aller Wahrscheinlichkeit nach einen neuen Kreisverband, der dann hoffentlich auch fleißig zum Berichten nach hier. Müssen wir da auch direkt nochmal erwähnen. Jetzt oder hast du damit jetzt... Ist das jetzt was hier im, also wenn wir Personennamen weglassen, können wir es auch hier besprechen, den Teil, und nachher in Öl weitermachen. Also ich denke mal so, wir haben ja einen Satzungsänderungs, um die anderen halt da ein bisschen ins Bild zu holen. Eine Vereinsgründung, das ist ja, ein Kreisverband ist ja eine Gründung eines, ja, quasi eines Vereins, ist ja schon was anderes als eine normale Sitzung. Das heißt, was Einladung und Dokumentation der Veranstaltung angeht, gibt es selbstverständlich besondere Auflagen dazu. Und da ist halt unter den jetzigen Bedingungen, Thema Online und so weiter, ist das alles relativ schwierig. Und wir haben satzungsgemäß Vorgaben, wie ab wann ein Kreisverband überhaupt gegründet werden kann von Mitgliedern. Es müssen zwingend 20 stimmberechtigte Piraten akkreditiert sein für die Gründung. Und im weiteren Verlauf, wenn sich die Versammlung eine Satzung gegeben hat, den Verband also gründen will, muss auch ein Vorstand gewählt werden und Vorstände müssen Parteimitglieder sein. So, und da hat es halt an mehreren Stellen ein paar Probleme gegeben. Die Dokumentation dieser 20 akkreditierten Piraten ist nicht so durchführbar unter den jetzigen Bedingungen, wie das üblich wäre. Üblich würde das so sein, dass man halt Blatt Papier hat, die akkreditierten Piraten per Namen draufstehen und da jeweils Unterschriften drunter kommen. Das ist ein richtiges Dokument, dass da 20 Personen dann vor Ort waren. Das geht jetzt so nicht. Da ist halt eine Alternativlösung gefunden worden. Das ist etwas, was wir diskutieren oder was dann akzeptiert werden muss, ja oder nicht. Und was den Vorstand, was die Vorstandswahl angeht, da ist eine Person gewählt worden, die noch nicht ganz, die war relativ frisches Parteimitglied war, aber halt zu dem Zeitpunkt, wo sie gewählt wurde, noch nicht bestätigtes Parteimitglied. Das muss also nachgeholt werden. Soweit jetzt von mir der Stand. Jetzt sehe ich hier gerade Wortmeldungen. Reihenfolge war Daniel und Bali, glaube ich, ne? Ja, ich weiß nicht, inwiefern das jetzt irgendwie hier Sinn macht, jetzt wieder von vorne nochmal aufzurollen. Ich meine, wir haben eigentlich über das meiste gesprochen. Der Stand hat grundlegend geändert. Müssen wir uns nur einig werden, was wird es denn? Das können wir vielleicht, um da vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, um da vielleicht, um das einfach mal fertig kriegen, sollten wir uns da vielleicht gleich einfach im NÖ mal einfach mal zusammensetzen und es einfach fertig. Es gibt jetzt nichts Neues, was jetzt neu zu klären wäre oder was wir jetzt hier irgendwo in der Vorstand. Kein Problem. Klare Sache. Das Ding haben wir eigentlich vorletzten Sonntag oder vor 3 Wochen den Sonntag, egal, irgendeinen Sonntag schon besprochen. Das Ding ist klar, das beschließen wir gleich und fordern wahrscheinlich dann Kreis Mettmann auf, das Ganze zu wiederholen. Und dann können Sie auch jemand wählen, der dann auch schon längst geworden ist. So einfach sieht die Sache aus. Sonst können wir das nicht anerkennen. Fertig ab. Ja, nichts anderes, glaube ich, wie gesagt, ich habe euch so verstanden, als wolltet ihr das jetzt hier besprechen. Sonst, Nee, ich wollte die Mitglieder, die zuhören, informieren darüber, worum es überhaupt geht. Ich zweifle nicht an, dass da auf dem letzten Drücker 20 Leute anwesend waren. Das bezweifle ich nicht. Aber ich kann niemanden wählen, der noch in einem schwebenden Mitgliedsstatus ist. Punkt. Und von daher ist die Sache erledigt, abgehakt und das für die anderen mal so zur Erklärung. Ja, das hatte ich ja gerade versucht. Also ich hoffe nicht, dass ich mich da so schräg ausgedrückt. Und dass du das nicht bezweifelst, darum, das ist ja gar nicht der Punkt. Es geht halt darum, wie das dokumentiert werden kann. Und da hatten wir ja auch Besuch vom Bundesvorstand vor 2 Wochen, wo es hieß, dass das nicht geht. Trotzdem werden wir das dann gleich nochmal besprechen und dann auch, denke ich mal, abschließend beschließen. So, falls es aber jetzt hierzu nichts mehr gibt, können wir das dann nachher weitermachen. Okay, dann haben wir das Thema Wahlkampfkoordination, Zeile 165. Und da fällt als erstes ins Auge natürlich den schon angesprochenen Punkt Unterstützung und Unterschriften. Weil der ganze Wahlkampf bringt natürlich nichts, wenn wir nicht die Unterschriften erstmal zusammenkriegen, die wir brauchen, um überhaupt antreten zu können. So, und da sieht es noch etwas traurig aus, um so zu sagen. Ich weiß nicht, hat jemand den ganz aktuellen Stand gerade? ISF? Seid ihr gerade bei UUs? Ja, Entschuldigung, spreche ich so leise? Oder? Ja, nein, ich hatte leider ein anderes Telefonat auf der Leitung. Wir sind bei aktuell 171. Unbestätigte nehme ich an, oder? Bestätigt sind wir immer noch bei 13. Okay, ja, das wird dann langsam mal ein bisschen Zeit, glaube ich. Sind denn die 171 alle aus der Postaktion gekommen? Also alle aus der Briefaktion, meine ich? Also aus der Mail-Aktion sind ungefähr angekommen, wenn man den Briefumschlag benutzt hätte, 5 Stück. Kann natürlich auch sein, dass einige Briefe anders benutzt worden sind. Das kann natürlich auch sein. Allerdings aus dieser Aktion, seitdem die Mail verschickt worden sind, sind nur knapp 23 überhaupt zurückgekommen. Entschuldigung, jetzt bin ich aber ein bisschen platt. Also wir hatten doch, das war doch jetzt schon, keine Ahnung, 6 Wochen her, die Mail, als wir angefangen haben damit, wo es dann hieß, sogar aus Berlin raus sind über 200 angefragt worden und auch verschickt worden dann. Und von Düsseldorf aus ist ja auch ein ganzer Haufen verschickt worden. Und von denen sind nur insgesamt 5 angekommen. Also nochmal. Es gab eine Aktion, bitte schicke mir Formulare zu. Richtig. So. Und dann gab es eine Aktion, die habt ihr am 20.05. erst bestätigt. Liebes Mitglied, hier in der Anlage findest du, füll es bitte aus, schick es uns zurück. Aus dieser Aktion mit diesem zu selbst zusammenbastelbaren Briefumschlag können wir definitiv sagen, haben 5 den zusammengebastelten Briefumschlag benutzt. Ah, okay, alles klar. Nee, das meinte ich jetzt gerade nicht. Ich meinte tatsächlich die Geschichte anfordern, den Rückumschlag anfordern. So, da sind die Leute, da man die Tickets ja gelöscht hat, gibt es keine Gesamtübersicht, wer hat sie bekommen, wo sind sie in Anführungsstrichen, haben die jetzt schon zurückgeschickt oder haben die noch zu Hause liegen? Da kann ich keine Aussage geben. Ich kann nur sagen, dass insgesamt sind wir jetzt bei 158 Rückläufern. Aber das ist schon gesamt, seitdem wir dieses Unterstützungsformular haben. Und da sind auch dann die 40 alleine aus Düsseldorf und Privatgesammelten und die Familienangehörigen und sonst was dabei. Also wie gesagt, Rücklaufquote ist ziemlich gering. So, und deswegen müsste man irgendwie entscheiden, entweder nochmal einen Reminder zu schicken, Einige haben gesagt, Stefano ist zum Beispiel auch so ein Fall, er hätte diese Mail gar nicht bekommen, das müsste geprüft werden, warum sowas eigentlich passiert, ist bei den 1038, die verschickt worden sind, oder aber wir machen es jetzt so, wie die anderen Landesverbände die Dinge ausfüllen, fertig vordrucken und dann nur noch unterschreiben und zurückschicken. Im Original. Okay, jetzt gab es hier irgendwie noch eine Sache, du hast jetzt gerade gesagt, 1000 wären angefordert worden, habe ich das richtig verstanden? Laut Aussage von Daniel sind 1038 Mails rausgegangen. Ja, okay, gut, das ist ja was. Aber E-Mails meinst du jetzt, nicht angeforderte Rückumschläge? Ich sage ja, Anzahl der der Links habe ich keine Übersicht drüber, weil ich dort nicht im Verteiler bin. Das wird andersweitig geregelt. Auf die Queue habe ich auch keinen Zugriff. Ja, wie gesagt, du hast nicht überall Zugriff. Jetzt haben wir hier einmal, war Reinhard im Sprechenraum, dann meine ich, wäre Isan mit der Wortmeldung dran gewesen und dann Stefan noch. Auch ja, ich nicht. Entschuldigung, hab ich die? Doch, du bist da auch. Alles klar, du warst vor Isan. Na, dann bitte. Also, wir haben da ein Problemchen. Die Leute sammeln. Das ist einfach so. Ich habe jetzt, so wie ich das mit dem Frank Render auch besprochen habe, meine beiden Lieblingskreise, Aachen und Köln, und auch Dortmund angefragt. Und die haben Unterschriften, haben die aber nicht versendet, weil sie noch weiter sammeln wollten. Also wir müssen einen deutlichen Hinweis darauf geben, gebt uns alles, was ihr an Unterschriften habt, jetzt und nicht Ende Juni, wenn es knapp wird. Also irgendwie ist ein Verständnisproblem, dass wir die 500 erreichen müssen und die uns nichts nützen, wenn sie noch in Schubladen liegen und in 3 Wochen versendet werden. So, dazu habe ich euch in unserem Kanal schon bereits was geschrieben, was ich dort erreicht habe. Und ich denke mal, ein erneuter Reminder wäre dringend notwendig. Und zwar mit dem Hinweis darauf, schickt das, was ihr habt, jetzt, damit wir sicher gehen. Und ja, das wäre eigentlich das, was ich sagen wollte. Ja, das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Dann ist jetzt Isan, Stefan ist wieder raus und danach Reinhard. Eiself, ein bisschen irgendeine 2 und eine Zahl. Eiself, du hast geschriften, da sag ich eine Zahl. 171 sind es insgesamt. 13 haben wir schon bestätigt. 158 sind noch unbestätigt. Reinhard, bitte. Ja, ich meine, das wäre auf jeden Fall auch mein Punkt gewesen. Jetzt, deswegen habe ich so gefragt, wo die Sachen herkommen. Weil ich denke mal, jetzt sind in allererster Linie die aktiven Kreise gefragt. Und ich hätte jetzt vor allen Dingen auch noch die Mettmanner, also sprich Felberter speziell, und auch Rhein-Sieg und Rhein-Erft im Blick und natürlich Witten-Ennepetal, dass da mal gearbeitet wird, weil da sind doch recht viele Piraten, die auch lokal logischerweise zu anderen Kontakte haben, die also tatsächlich per Hand sammeln können, was sicherlich noch wesentlich effektiver ist als hier irgendwelche Mail- oder Postaktionen. Und vor allen Dingen, und das ist halt für ganz wichtig, Bali, wenn du auch mit Aachen und Köln sprichst, wenn die Sachen vor Ort vorliegen haben, dann können und sollten die auch schon vor Ort bestätigt werden. Selbst wenn das jetzt noch eine Woche dauert, bis sie die dann schicken. Aber das würde uns eine Menge Arbeit ersparen und vor allen Dingen sicherer sein, weil wir müssten ja sonst wieder hin und her schicken. Also wenn die vor Ort in einem Bereich gesammelt werden, ist zu erwarten, dass eigentlich auch alle in einem Amt bestätigt werden können. Und deswegen sollten die das unbedingt bestätigt auch schicken. Jetzt habe ich da was ausgelöst. Jetzt gibt es einen ganzen Haufen Wortmeldungen. Und dann, glaube ich, Stefan und dann Reinhard. Also, wenn ich deine Worte höre, finde ich es eigentlich fast unmöglich. Also, dass du die Direktkandidaten, wo der Vorstand bis heute nicht in der Lage war, die Unterschriften zu machen, jetzt dafür aufrufst, ihre Unterschriften zu sammeln. So, deswegen eine Frage, wann bekommen die Direktkandidaten, die bestätigt, die gewählt worden sind, die Unterlagen des Vorstandes zurück, damit sie ihre Wahlunterlagen bekommen, damit sie auch, was ich verstehe, nicht doppelt sammeln müssen? Zweite Frage, könnte ich jetzt mal sagen, wann kommen die eigenen Unterlagen mal zum Beispiel? So, und das ist eine Sache, ihr wisst ganz genau, dass ihr die Unterschriften dort habt. Und deswegen würde ich eine klare Äußerung mal haben. Wann ist der Vorstand in der Lage, da es virtuelle Kreisverbände sind, die Unterlagen als Landesverband zu geben, sodass die Direktkandidaten auch noch natürlich mit sammeln können, wo ich auch drauf baue. Gibt es dafür eine Aussage, die man auch weitergeben kann? Ich weiß nicht genau, was ich jetzt dazu sagen soll. Ich habe gerade die Kreisverbände, die aktiven Kreisverbände angesprochen. Bali hatte Dortmund, Aachen, Köln. Ich habe Rhein-Erft und Mettmann genannt. Jetzt kommst du mit irgendeinem Direktkandidaten. Ich weiß nicht, wo da jetzt die Verbindung ist. Falls du den Direktkandidaten aus Rhein-Erft meinst, zum Beispiel, weil in Mettmann gibt es keinen. Ich weiß nicht, ob es in Dortmund oder Köln welche oder in Aachen welche gibt. Ich habe mit dem Kollegen aus Rhein-Erft gesprochen, dass er seine Unterlagen mitbringt. Jetzt, danke, Bali. Gut. Wie die Unterbrechung zustande gekommen ist, werden wir noch eruieren. Nochmal. 3 Minuten fehlen gerade, ist aber, wir haben jetzt Pause gemacht. Wir waren jetzt beim Punkt Unterstützerunterschrift und haben festgestellt, dass die Kreisverbände auch aktiv dabei sind, zu sammeln und werden jetzt in den nächsten Tagen in Erfahrung bringen, wie viele da vor Ort. So, aber ich glaube, die Zahl, die wir brauchen, haben wir dann noch nicht. Habt ihr noch weitere Ideen, dass wir mal ein bisschen aggressiver angehen können? Ali, bitte. Nochmal ein Mailing an die Mitglieder über verschiedene Mailinglisten nochmal schicken. Ich weiß nicht, ich glaube, Mailinglisten ist bisher, glaube ich, nur eine Mailingliste, wo wir da. Ich glaube, da könnte man durchaus nochmal breiter streuen. Ich weiß nicht, ob man vielleicht irgendwie im NRW-Bereich vom Forum vielleicht nochmal das veröffentlichen kann. Ich glaube, da steht auch noch nichts. Ja, auf jeden Fall. Also NRW-Info hat ja doch einen recht großen Verteilerkreis. Das sollte man machen. Und NRW auch. Ja, kriegen wir das jetzt zum Wochenende hin? Ist ja nicht keine große Aktion, glaube ich. Ne? Wäre gut, wenn man sowas morgen rauskriegt, dass die Leute das am Wochenende möglicherweise dann lesen. Können den gleichen Texten? Nee, nicht ganz. Ich hatte ja Gott sei Dank eine Wortmeldung. Deutlicher Hinweis darauf, schickt, was ihr habt, Ausrufezeichen. Und nicht so ein, ich würde mich freuen, wenn ihr. Aber das können wir gleich besprechen. Wir machen den Text bestimmt heute Nacht weiter noch fest. Gut, also halten wir fest, dass wir zum Wochenende, sprich morgen, eine Mail über Mailinglisten und gegebenenfalls auch nochmal ein Mitglieder raus mit Link zum Formular und so weiter. Und dringlich. Gut. Gibt es noch weiteres zum Punkt Unterstützung? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann, was auch ja mit dem Thema Wahlkampf und so weiter zu tun hat, ist die Nutzung, nicht Wahlkampf, sondern die Nutzung der Landesgeschäftsstelle durch den BUFO, den neuen politischen Geschäftsführer. Gibt es dazu Anmerkungen, Kommentare oder etwas? Sollen wir denen das Büro vermieten? Ich mache das jetzt mal ohne Wortmeldung. Haben wir uns eigentlich schon drüber abgestimmt, ne? Aber Frank ist ja da und wir können uns eine Untervermietung vorstellen. Untervermietung heißt, einen Anteil der Miete vom Bund zu bekommen, dafür, dass Frank als, herzlichen Glückwunsch übrigens nochmal, PolGF Bund, unser Büro mitbenutzt. Ja, hört sich schön an. Die Frage war aber nicht, wie viel Geld zahlt der Bund, sondern die Frage war, und das hatte ich ja einem eurer Kollegen schon gesagt, könnte man sich vorstellen, ab und zu mal das Ding mitzubenutzen. Vor allen Dingen, es geht darum, damit man nicht die ganzen Zugänge, die ihr alle kennt, die man ja einrichten muss, privat zu Hause haben kann, sondern zum Beispiel auch die Infrastruktur nur des reinen Computers zu benutzen, wenn es um die wichtigen Zugänge geht. So, alles andere muss sich zeigen. Also das heißt, eine geldliche Vorstellung müsst ihr wirklich detailliert beschreiben, wäre aber ein Novum, glaube ich, bei Vorstandskollegen. Sondern es ging mir einfach darum, ob der Landesverband ein Problem hat, wenn wir bestimmtes Material oder sonst was dort lagern würden, uns mal treffen für eine Sitzung, um mit Leuten zu sprechen oder sonst was. Wie gesagt, ansonsten nehme ich das zur Kenntnis, dass ihr Geld haben möchtet. Dann möchte ich aber gerne wissen, wie viel, damit ich das dann auch entsprechend weitergeben könnte. Darf ich ohne Wortmeldung oder Frank? Du hast dich jetzt gerade gemeldet, also bitte. Also, wir kennen beide oder wir kennen alle unsere LGS. So, da ist ein Schreibtisch und der wird von Martin benutzt. Von mir aus auch von keinem anderen, weil da die ganzen Schatzmeister-Dinge drüber laufen. Wenn du diese Räumlichkeit für gelegentliche Besprechungen benutzen willst, steht dem nichts entgegen. Aus deiner Mail habe ich aber eher etwas anderes rausgelesen, vielleicht habe ich das falsch verstanden, dass du das quasi als Headquarter PolGF Bund NRW nutzen wolltest. So habe ich das verstanden. Nachfrage auch von mir, weil du hast jetzt, Frank, du hast gerade was von Zugängen gesagt. Also ich meine, es gibt einen Internetanschluss und sogar einen offenen Kanal, den von außen erst, glaube ich, sogar. Also insofern, das ist jetzt nicht das Problem, aber wissen, was du jetzt für andere Zugänge meinst und den Computer, der da steht, den würde ich schon mal tatsächlich ausschließen, weil der ist vom Landesverband aus mit Buchhaltung und so weiter. Also den, da würde ich mit Benutzung nicht so ohne weiteres sehen, um nicht zu sagen, nicht sehen. Nur kurz zur Info, also der Daniel kann das vielleicht bestätigen. Es ist nicht so, man schaltet den Computer an, er fährt hoch und dann sagt er Hallo Martin, sondern es gibt bestimmte Benutzeraccounts, dort sind verschiedenste Benutzer angelegt. Der Computer ist aber so ausgestattet, dass er sofort als sicherer Computer des Verwaltungsnetzwerkes erkannt wird. Man dann über seine Benutzerumgebung auch die entsprechenden Zugriffe generieren kann, ohne dass man VPN-Tunnel, komische Zertifikate und sonst was alle privat installieren muss. Wie gesagt, deswegen kam ich nur auf die Idee, weil ich und Stefano etwas näher dran sitze, als viele andere zum Beispiel zur Bundesgeschäftsstelle sitzen. So, und deswegen jetzt, was alles auf uns zukommt, werden wir euch noch genau sagen. Für mich war es einfach nur so, weil ich das als Gemeinschaftsaktion sehe und da bin ich mir mit meinem Stellvertreter auch einig. Wir wollen unseren Amt nicht nur für dieses schöne Piratenpartei Bund nutzen, sondern auch die Piratenpartei NRW natürlich da vorne bringen. So, sodass wir gemeinsam am 22.05. Von mir aus wieder im Stahlwerk beziehungsweise entsprechend gemeinsam feiern können, egal wer das dann auch sein wird. Ja, das ist eigentlich unsere Zielrichtung. So, deswegen habe ich nur gesagt, diese ganze Orga-Planung, Sachen, Wahlkampf-Orga, hat sich ja schon mal angesprochen, kann man miteinander verknüpfen. Deswegen hatte ich euch dieses Mail geschrieben, weil diese Entscheidung war ja noch nicht getroffen worden, weil ihr im Moment noch nicht den Bedarf gesehen habt. Jetzt hat die Lage sich ein bisschen geändert. Aber wie gesagt, wenn ihr jetzt geltlich dafür eine Entschädigung haben möchtet, sagt bitte, was das ist. Dann werde ich das ansprechen. Ich werde privat nicht das Geld investieren, nur um jetzt eine LGS nutzen zu können. Also, wir wollen jetzt hier Sachen nicht verkomplizieren. Und dass ein PC natürlich verschiedene Benutzeraccounts haben kann, ist völlig klar. Trotzdem gibt es auch den einen oder anderen PC, der immer Schwierigkeiten hat, wenn er aufwechselt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich sehe trotzdem die PC-Nutzung halt das schon problematisch und denke, dass wenn du Bundesvorstand bist jetzt, du sicherlich auf einem anderen, dir näher zur Verfügung stehenden PC, sprich Laptop oder sowas zu Hause, die gesicherten Zugänge haben solltest und nicht dann gegebenenfalls dazu jedes Mal in die Geschäftsstelle muss. Aber egal, diesen Technikrahmen, das könnte man sicherlich, findet man sicherlich einen Weg und erstmal vielleicht auch mit deinen eigenen Geräten. Und wie Buddy das gerade gesagt hat, war wohl deine Mail ein bisschen missverständlich, aber das klären wir dann wieder, glaube ich, nochmal oder nochmal genauer. Und für eine gelegentliche Nutzung oder sowas, da geht es auch jetzt nicht darum, dass man dazu Geld haben will. Aber ganz klar, ich denke schon auch jetzt jedem Mitglied im Landesverband gegenüber, wenn der Bundesvorstand da quasi eine Art Niederlassung macht und von dort aus ständig arbeitet, müssen wir einfach über eine Untervermietung reden. Das wird sonst, wird ja andersrum genauso passieren. Okay, dann haben wir das, glaube ich, mal. Entschuldigung, ihr seid jetzt beide noch. Ja, ich wollte noch was sagen. Ja, bitte. Ich wollte nur richtigstellen, ich habe mit dieser Nutzung der LGS nichts zu tun und weil gerade eben mein Name gefallen ist und ich würde mich freuen, wenn man vorher mit mir reden würde diesbezüglich. Ich habe da mit zu tun. Ich wollte das nur richtigstellen. Ja, alles klar. Aber ich sehe das jetzt auch im Moment nicht so wild, wie der tatsächliche Aufwand ist und gucken dann. Aber trotzdem nur eine Frage. Wie lange braucht ihr das ungefähr, um dieses dann zu diskutieren oder zu entscheiden? Ich denke mal, das ist dann eine Sache zwischen dir und Wally und hauptsächlich liegt es bei dir, dass du nochmal ganz genau sagst, ganz genau beschreibst, worum es dir geht, damit man halt den Aufwand einschätzt. Wie gesagt, es ist ein Unterschied, ob jetzt der Bundesvorstand eine Art Niederlassung hat oder vielleicht einmal im Monat da ein Treffen steht. Alles klar, ich werde das nochmal präzisieren und wie gesagt, ich dachte, ihr kennt die Voraussetzung und wisst darüber Bescheid, aber gut, ich schicke euch das gerne alles nochmal zu und dann könnt ihr mir ja ein Angebot zukommen lassen. Ja. Also die Voraussetzungen für Bundespolgar sind uns leider nicht bekannt. Oh, gut. So, ich hätte jetzt noch was zum Thema, wenn ich denn. Achso, ja, der 6. Juni, Versammlungsgesetz NRW. Haben wir hier vielleicht auch im Zuschauerraum interessierte Beteiligte, die sich mit der Thematik schon mal beschäftigt haben? Da ist Elf. Ja, beschäftigt ja. B, Großdemo in Düsseldorf. So, deswegen A, die Frage, es ging mal die Diskussion rum, wer wird eigentlich Anmelder? B, welches Material ist bestellt worden? Beziehungsweise welches wird zur Verfügung stehen? Wer managt das aktuell? Oder müssen wir uns zum Beispiel in Düsseldorf da komplett drum kümmern? Oder macht das eine Arbeitsgruppe im Landesverband? Nein, es gibt ein Bündnis gegen das Versammlungsgesetz NRW. Das ist parteiübergreifend, besteht aus, ich habe keine Ahnung, 20 und mehr Gruppen. Die haben Material, das kann man da bestellen. Da gibt es alles. Da muss sich jetzt hier keine Partei bei Piraten Düsseldorf drum kümmern oder so. Und auch was die Anmeldung angeht, gibt es überall Leute dafür. Das ist nicht der Punkt. Es geht darum, gegebenenfalls unsere Gruppe, sprich die Piratengruppe, zu organisieren, beziehungsweise überhaupt halt dazu zu mobilisieren, so in seinen Kreisen, so im Kreisverband zum Beispiel. Und natürlich auch nochmal auf Landesebene. Wir müssen dann auch mal für einen Blogbeitrag zu schreiben, vor dem 26. weit vorher. Ja, so weiter. Ja. Wie gesagt, da gibt ich suche jetzt mal endlich zu der Homepage. Ja, die Homepage kannst du zwar gerne ins Protokoll aufnehmen, die ist mir alles bekannt. Aber trotzdem, wir haben früher mal Demos, ich sage jetzt mal Freiheit statt Angst, ACTA-Demos oder sonst was, hatten wir eigene Plakate. Piraten sind gegen das Versammlungsgesetz in unseren Farben. Es geht nicht darum, den Mobilisierungsflyer am 26. Für den besagten Samstag zu verteilen oder sonst was. Das ist, kann man alles gemeinsam nehmen. Das, was mir aufgefallen ist, dass wir dort noch nicht draufstehen. So, die Frage ist, wer ist Hauptansprechpartner dafür, damit das alles noch passiert? So, oder wer bestellt, dass wir dann neben den Fahnen auch zum Beispiel einen transparenten Banner oder sonst was haben? Oder Plakate haben, das muss ja irgendwo von jemandem organisiert werden. Oder gibt es im Moment noch gar keinen Zuständigen? Das heißt, es ist noch gar nichts geplant im Sinne der Piraten in der Großdemo, wo vielleicht 5.000, 10.000, 100.000 Menschen kommen. Oder nur 100. Ja, da ist, glaube ich, 200 waren jetzt bei einer Aktion im Mai, Anfang Mai. Gehe ich mal davon aus, dass wir am 26. schon ein bisschen mehr auf der Straße haben werden. Und nochmal, es ist ein überparteiliches Bündnis, wo auch, wie schon bei Polizeigesetz, explizit auf Parteiwerbung verzichtet wird. Und zwar nicht nur von Piraten, sondern von allen Parteien. Wir nicht verhindern können, dass jemand eine Fahne umhängen hat mit Cape und so weiter. Das kennen wir ja. Das werden Grüne machen, das werden auch wir Piraten vermutlich machen. Aber es gibt nichts, wenn jetzt keine Piratenbanner gegen das Versammlungsgesetz drucken, weil das wollen wir auch nicht von anderen Parteien da mitlaufen. Also sprich, das ist ein parteiübergreifendes Bündnis. Wir werden uns natürlich schon damit in Verbindung bringen. Das machen wir einfach bei den Gruppen, dass wir das ganze Bündnis von einem unterstützen, vom Landesverband aus. Und natürlich halt durch unsere Pressearbeit und Social-Media-Arbeit, dass wir damit in Verbindung gebracht werden. Also ist nur Anwesenheit gefordert? Das ist bei parteiübergreifenden Bündnissen ist das so. Das ist im Prinzip, soll ich mal sagen, eher eine, das ist die Zivilgesellschaft, die wir ja auch darstellen als Piraten. Und ich finde das auch schon wichtig. Man wird im Nahfeld sicherlich erkennen, wer Pirat ist und wer nicht. Aber es gibt, auch wenn der Wahlkampf relativ nah vor der Tür steht, für die Fotos und Sichtbarkeit nicht darum, mit Parteisymbolen zu arbeiten. Das ist nicht das Ziel dieses Bündnisses, das ist nicht das Ziel der Versammlung, sondern es ist das Ziel, auf das Versammlungsgesetz aufmerksam zu machen. Und wie gesagt, die begleitende Arbeit über die digitalen Kanäle, die ist natürlich gebrandet, auch dann mit Piratensymbolen. Und auch noch ein Punkt, was das Flyer-Verteilen angeht, während der Demo, was sowieso nicht gerne, ich wollte jetzt gerade sagen, nicht gerne gesehen wird von der Polizei, was uns aber eigentlich schnurzegal ist, wo wir aber schon gesagt haben, wie auch beim Polizeigesetz, wenn Flyer verteilt werden, keine Parteiflyer sind, sondern halt die Flyer, die Themenflyer gegen das Polizeigesetz, beziehungsweise dann jetzt gegen das Versammlungsgesetz. Das gilt dann auch für uns. Gut. Und Wer macht das federführend dann im Namen der Piratenpartei NRW in diesem Bündnis? Für den Landesverband als Person mache ich das im Moment hauptsächlich, was die Zusammenarbeit mit dem Bündnis angeht. Und die Wuppertaler Piraten, allen voran der Stefan, ist da mit beteiligt. Und auch von hier die WAKO, was die Pressearbeit angeht. Okay. Diese Auflagen oder sonst was findet man aber auch irgendwo, ne? Welche Auflagen? Ja, ich finde aktuell nur den Aufruf hier, Demo findet statt. Aber es ist jetzt nicht, dass hier explizit, es soll keine Fahnen oder sonst was geben. Das ist ja noch nicht so gemacht, weil ich die Rückfragen bekommen habe, ja, ob man jetzt Banner drucken soll und was auch immer. So, aber wie gesagt, wenn du sagst, es gibt es nicht, so, und wir verteilen auch keine Flyer für den Wahlkampf oder was auch immer, ist das ja klar. So, und wie gesagt, deswegen war jetzt nur die Frage, was jetzt schon von eurer Seite gelaufen ist. Ich habe bis auf die Pressemitteilung habe ich wenig an Infos bekommen von der Piratenpartei NRW. Also ja, dann schick uns die Anfragen. Hier bei uns sind jetzt keine Anfragen angekommen von Piraten, die sich erkundigt haben, ob da Piratenflyer gedruckt werden. Also sorry, das wissen eigentlich die, die beteiligt sind. Wie gesagt, die Wuppertaler und ich glaube auch NRW oder halt Düsseldorfer, die wissen das eigentlich. Ansonsten sind bei uns keine Anfragen eigentlich. Sorry. Aber ich glaube, das kannst du ja weitergeben. Jetzt steht im Protokoll, Capes aus Fahnen ist okay. Ich würde da hinschreiben, wird es wahrscheinlich geben. Weil das ist natürlich nicht in Anführungsstrichen okay. Aber wenn wir nicht im Einzelnen verhindern können. Zwinker Smiley. Davon gehe ich aus. Gut, wir sind kurz vor Ende der Sitzung. Wir haben noch ein paar Sachen organisatorisch für den RPT zu besprechen. Das machen wir gleich. Gibt es sonst noch Punkte? Das machen wir gleich NÖ, hätte ich jetzt sagen müssen, damit das auch klar ist. Das haben wir doch gedacht. ISF, bitte. Ja, ne? So, wenigstens ein netten Wort zum Abschluss. So, da wir ja jetzt zwei NRWler im Bundesvorstand haben, es wäre super, auch wenn ihr nur noch 4 Wochen knapp vielleicht im Amt seid, wenn er euch nicht wieder wählen lässt oder wie auch immer, ich weiß es ja nicht. Wenn wir irgendwo von euch auch erfahren würden, wo wir den Landesverband unterstützen können, wo ihr Hilfe gerne haben möchtet, damit wir das in die große Klausur mit reinbringen können. Vielleicht habt ihr ja ein paar Ideen. Wir sind immer für euch ansprechbereit, weil wir sind NRWler oder ich bin NRWler. Das heißt, ich habe meinen Landesverband auch ein bisschen im Blick. Ich weiß nicht, wie die Zusammenarbeit mit Dania oder mit Dennis gelaufen ist. Deswegen macht euch die Gedanken und ich hoffe, alle anderen Probleme können wir langfristig beseitigen und auf eine gute Zusammenarbeit im nächsten Jahr zwischen Landesverband und dem neuen PolGF. Genau, da sage ich mal einfach hier stellvertretend, vermute ich für alle. Auch wir sind immer offen, natürlich mit dem UFO zusammenzuarbeiten und freuen uns, dass der so stark aus NRW vertreten ist. Alles super. Und ich glaube oder hoffe, dass wir auch dieses Jahr schon arbeiten können. Aber ich glaube, du meintest die nächste Legislatur. Okay, damit sind wir gnadenlos am Ende, es sei denn, da ist jetzt noch was. Das ist nicht der Fall. Dann lade ich an dieser Stelle schon zur nächsten Sitzung ein, die am 17. stattfinden wird. Eine gute Woche vor der Demo um 20.30 Uhr. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder zahlreich hier vertreten seid. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke fürs Hiersein. Danke an die beteiligten Vorbereitungen und an den Restvorstand, an die Stützen des Vorstands. Heute nicht so viel zu Wort gekommen sind, weil ich mal wieder viel zu fehlt habe, dass ihr da wart und dass ihr so mitgearbeitet habt. Damit muss ich die Sitzung schließen um 20.41 Uhr. Tschüss und schönen Abend noch.